Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Themen. Kein Raum für Missbrauch, vom Mentee in den Stadtrat und Steimke empfängt Landesbergen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ab Beginn des kommenden Schuljahres werden kostenfreie Materialien zum Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt an allen allgemeinbildenden Schulen in Deutschland zur Verfügung gestellt. Diese sollen laut dem heimischen Bundestagsabgeordneten Mike Beermann dabei helfen, Unsicherheiten im Umgang mit dem Thema zu nehmen und dazu bei der Einführung von Konzepten zum Schutz vor sexueller Gewalt fachlich unterstützen. Das Infomaterial der Initiative Kein Raum für Missbrauch kann bereits jetzt im Internet eingesehen werden. Ein Jahr lang hat Xenia Wunder SPD-Kommunalpolitikerin Anja Altmann als Mentee begleitet. Im Rahmen eines einjährigen Mentoring-Programmes konnte sie in viele verschiedene Bereiche Einblick erhalten. Im September möchte sie sogar für den Nienburger Stadtrat kandidieren. Auf das zurückliegende Mentoring-Jahr blickt sie mit positiven Gedanken. Ja, das war eine ganz tolle Zeit. Dadurch, dass wir an den Seminaren an der Volkshochschule teilgenommen haben, habe ich eben die Einführung in die Politik erhalten. Das war ganz, ganz toll, sehr interessant, auch Baurecht und auch der Rhetorik-Kurs war sehr, sehr interessant. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und auch eben den Einblick in die Kommunalpolitik vor Ort erhalten. Bei einer größeren Durchsuchungsaktion Mitte März stießen die Ermittler der Polizei Nienburg bei einem 34-jährigen Mann aus Nienburg auf umfangreiches Diebesgut. Einige Gegenstände konnten bereits zahlreichen Straftaten zugeordnet werden, mehrere Autofelgen noch nicht. Aktuell dauern die Ermittlungen hierzu noch an. Die Polizei Nienburg sucht nun die rechtmäßigen Eigentümer der gefundenen Autofelgen oder Zeugen, die Hinweise dazu geben könnten. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußballbezirksliga steht an diesem Wochenende der 24. Spieltag an. Bereits morgen kommt es zum ersten Kreisderby. In Uchte spielt der dortige SC gegen die SG Hoya. Beide Mannschaften haben ihre letzten 4 Spiele gewonnen. Außerdem spielt Sulingen gegen Neunkirchen. Anstoß der Partien ist morgen um 16 Uhr. Am Sonntag steht das zweite Kreisderby an. Steimke trifft auf den Landesberger Sportverein. Das Hinspiel konnte der LSV überraschend für sich entscheiden. Steimke pocht auf Revanche, so Trainer Martin Finze. Landesbergen haben wir noch was gut zu machen. Wir haben in Landesbergen verloren. Das ist einfach, wenn man aufsteigen will, muss man gegen Gegner schlagen. Und natürlich wollen wir auch gegen Landesbergen 3 Punkte holen. Steimkes engster Verfolger Heiligenfelde ist immer Glohe zu Gast. Drakenburg spielt gegen den Abstiegskonkurrenten Diepholz. TuS-Trainer Wolfgang Axmann fordert Punkte. Wir haben drauf am Dienstag schon wieder ein richtiges Knallerspiel in Landesbergen. Also das sind innerhalb von 3 Tagen sind das 2 ganz wichtige Spiele, wo 6 Punkte zu vergeben sind. Und wenn wir 4 holen würden, dann könnte man vielleicht zufrieden sein. Beginn der Sonntagsspiele ist um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.